schwarzer Zigeuner. Komm, spiel mir was vor, denn ich will vergessen heut, was ich verlor. Du schwarzer Zigeuner, du kennst meinen Schmerz, und wenn deine Geige weint, das süße Lied aus goldner Zeit. Spiele mir das alte Lied von Lieb und Leid. Du schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir ins Ohr, denn ich will vergessen ganz, schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir ins Ohr.